Erster hat jemand von euch Streit mit einem anderen? Er soll nicht vor Ungläubige gehen. Er soll bei den Gläubigen Recht suchen. Zweiter, wisst ihr nicht, dass die Gläubigen die Welt richten werden? Ihr werdet über die Welt richten. Könnt ihr dann nicht über kleine Dinge richten? Dritter, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Dann können wir auch über unsere eigenen Probleme richten. Vierter, wenn ihr Streit habt, warum wählt ihr Richter? Diese Richter sind in der Gemeinde nicht wichtig. Fünfter, ich sage das, damit ihr euch schämt. Gibt es keinen weisen Mann unter euch? Keiner kann zwischen Brüdern Frieden stiften? Sechster, ein Bruder streitet mit einem anderen Bruder. Und sie gehen zu Ungläubigen, um den Streit zu lösen? Siebter, es ist schlecht, dass ihr Klagen gegeneinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber bestehlen? Achter, aber ihr tut selbst Unrecht und stehlt. Und ihr tut das euren Brüdern an. Neunter, wisst ihr nicht, dass schlechte Menschen Gottes Reich nicht bekommen? Täuscht euch nicht. Menschen, die sexuell unmoralisch sind, werden es nicht bekommen. Auch Götzenanbeter, Ehebrecher und sexuell perverse Menschen nicht. Zehnter, auch Diebe, gierige Menschen und Trinker werden Gottes Reich nicht bekommen. Leute, die schlecht über andere reden, und Räuber auch nicht. Elfter, einige von euch waren früher so. Aber ihr wurdet rein gewaschen. Ihr wurdet heilig gemacht. Ihr wurdet gerecht durch Jesus Christus und den Geist Gottes. Zwölfter, ich darf alles tun, aber nicht alles ist gut. Ich darf alles tun, aber nichts soll mich beherrschen. Dreizehnter, Essen ist für den Magen, und der Magen ist für das Essen. Gott wird beides beenden. Aber der Körper ist nicht für sexuelle Sünde. Er ist für den Herrn, und der Herr ist für den Körper. Vierzehnter, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Fünfzehnter, wisst ihr nicht, dass eure Körper Teile von Christus sind? Soll ich Teile von Christus nehmen? Und soll ich sie zu Teilen einer Prostituierten machen? Das soll nicht geschehen. Sechzehnter, wisst ihr nicht, dass jemand, der mit einer Prostituierten schläft, ein Körper mit ihr wird? Es steht geschrieben, die zwei werden ein Fleisch sein. Siebzehnter, wer aber mit dem Herrn verbunden ist, ist ein Geist mit ihm. Achtzehnter, flieht vor sexueller Sünde. Jede andere Sünde ist außerhalb des Körpers. Aber sexuelle Sünde ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Neunzehnter, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist ist in euch. Ihr habt ihn von Gott. Ihr gehört nicht euch selbst, Rasse 20. Gott hat euch teuer gekauft. Darum ehrt Gott mit eurem Körper.